Okay, you can stay standing and open up your Bibles to Isaiah chapter 30. Ihr könnt stehen bleiben und vielleicht, dass ihr die Bibeln aufschlagt zu Jesaja Kapitel 30. We're going to read a few verses. Und da werden wir ein paar Verse lesen. And then we'll go into the message. Und dann werden wir mit der Botschaft einsteigen. Verse 1. Vers 1. Woe to the rebellious children, saith the Lord, that take counsel, but not of me, and that cover with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin. Wehe den widerspenstigen Söhnen, spricht der Herr, die einen Plan machen, aber nicht von mir aus, und Bündnisse weihen, aber nicht nach meinem Geist. That walk to go down into Egypt, and have not asked at my mouth, to strengthen themselves in the strength of Pharaoh and to trust in the shadow of Egypt. Aber nicht nach meinem Geist, um Sündern Sünde zu häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten hinabzuziehen. Aber meinen Mund haben sie nicht befragt, um unter dem Schutz des Pharao zu flüchten und um Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. In verse 7, this is the key verse for tonight. Vers 7, ein Schlüsselvers für heute Abend. For the Egyptians shall help in vain and to no purpose. Therefore have I cried concerning this, their strength is to sit still. Denn umsonst und vergebens wird Ägypten helfen. Darum nenne ich es Rahab, die zum Schweigen gebrachte. Father, thank you for what you've shown us so far. Vater, danke für das, was du uns so weit gezeigt hast. Thank you for our youth. Danke für unsere Jugend. Lord, thank you for your presence. Danke für deine Gegenwart. Bless your word now. Segne dein Wort. In Jesus' name, amen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Seated. Bitte setzt euch. Again, the theme tonight is a day in the life. Also, das Thema heute Abend ist ein Tag im Leben. And for the past 2 weeks, I was really wrestling and praying about what to share at this night. Und die vergangenen 2 Wochen habe ich wirklich damit gerungen und gebetet, was ich heute Abend euch mitteilen sollte. And with our team, we talked about how important it is for us to try to convey something to you. Und mit dem Team haben wir besprochen und haben gedacht, wie wichtig das ist, dass wir einfach etwas an euch rüberbringen können. That will give you a glimpse into the lives of the youth in our church and in the world, but especially the Christians. Dass ich einfach einen kleinen Einblick gibt in das Leben der Jugendlichen hier in der Gemeinde, aber auch in der Welt. See, these verses that we chose. Die Verse, die wir da gewählt haben. Really, what we see is Egypt represents the world. Was wir da sehen können, Ägypten repräsentiert die Welt. It represents the world system and everything about it. Es repräsentiert das Weltsystem und alles, was da dran ist. And how the world and its system is always trying to steal us away from our relationship to Jesus Christ. Wie die Welt und dieses System uns immer versucht wegzustehlen von unserer Beziehung mit Christus. And there's one thing here in verse 7 that just speaks so loudly. Und da ist ein Punkt hier in Vers 7, der so laut eigentlich spricht, gar schreit. And that is that our strength is to be still. Dass unsere Stärke darin liegt, einfach still zu sein. Now think about what it was like when I look around the room. Denkt einmal dran, wie das war. And I look around and I think about what it was like 20 years ago or 30 years ago. Ich schaue so durch den Raum und denkt einmal mit mir, wie das so war vor 20, 30 Jahren. When I was in high school, als ich im Gymnasium war, 5 years ago, vor 5 Jahren, now actually closer to 30, also bin knapp 30 jetzt, I think about what we had back then. Da erinnerte mich daran, was wir damals hatten. Number one, there was no such thing really as a computer. I mean, Computer gab es keinen. I mean, they were there, but we didn't know anything about them. Da gab es so Dinge, aber da wussten wir noch gar nichts von. Cell phones? Handy? They were for the very, very rich people. Nur für die ganz, ganz Reichen. How about SMSs? SMS? Gab es das? We didn't know what an SMS was back then. Keine Ahnung, was ein SMS ist. We didn't know what email was. Keine Ahnung, was ein E-Mail ist. Chat was just something light talk between one person and another. Ein E-Mail-Chat? Na, das ist, also Chat hat man so geplauscht, hat man immer miteinander. And I lived in the greater New York area. Und ich lebte da in dem Gebiet von New York. And our TV. Und unser Fernsehen. We had 7 stations. In der Nähe von New York 7 Stationen nur. We had a lot. Und wir waren da sehr we gut dran. Had variety. Wir hatten da eine Auswahl im Fernsehen. Because in some places only had 2 or 3. Denn an einigen Orten gab es nur drei Programme. But what is it like today? Aber wie ist das heute? It's totally different. Es ist völlig anders. Our culture has changed so much. Unsere Kultur hat sich so verändert. And it's basically because of technology. Und im Wesentlichen wegen der Technologie. The culture used to change, they said, every 10 to 12 years. Früher war es so, dass sich die Kultur alle 10, 12 Jahre gewandelt hat. Now it's at a speed of around 2 to 3 years. The culture is changing very drastically. Und nun sind es alle 2, 3 Jahre, dass sich die Kultur ganz dramatisch verändert. It is a much faster pace. Es ist sehr viel schneller geworden. And much greater pressures. Und viel größerer Druck. Now, in compiling this message. Und wenn wir jetzt diese Botschaft da zusammengefasst haben. Last night I had our youth group sitting here where you are. Gestern Abend saß die Jugend hier, wo ihr sitzt. And I asked them this question. Und wir haben die Botschaft zusammengestellt und ich habe diese Frage gestellt. What would you like to tell your parents? Was würdet ihr gerne euren Eltern sagen? If you could, I'll do it for you. Wenn ihr es nur könntet, ich werde das für euch sagen. What would you like them to know? Was würdet ihr gerne, dass sie wissen von euch? But you're afraid to tell them. Aber wo ihr so ein bisschen Angst habt, ihnen das zu sagen. And so we're going to talk about that tonight at the end of the message. Also heute Abend am Ende der Botschaft werden wir darüber reden. And it's very interesting. Und sehr interessant. But going back to this faster pace. Aber gehen wir zurück zu dieser schnellen Geschwindigkeit des Lebens. Most teenagers these days. Die meisten Jugendlichen heutzutage. They are doing what they call multitasking. Sie machen das, was man Multitasking nennt, alles gleichzeitig. Did we even know what that was 20 years ago? Haben wir früher gewusst, was das ist, Multitasking? That's like, you know, multitasking. Painting the wall with one hand and holding a coffee in the other, I guess. Multitasking, like vielleicht eine Hand, sie malt die Wand an und der anderen haben wir das Kaffee. But today, the average teenager. Aber der durchschnittliche Jugendliche. They're on their laptop. Sitzen am Laptop. Okay, and they're doing their homework. Machen ihre Hausaufgaben. And on one side, they actually might even be playing a computer game. Auf der anderen Seite ein kleines Bild spielen sie Computerspiel. They're chatting with a friend in a small window over here. Und dort ist ein Fenster, wo sie da ein E-Mail Gespräch haben. Then they're getting emails and responding to that at the same time. Und zur selben Zeit tun sie dann E-Mails beantworten. They're getting SMSs on their cell phone. SMS im Handy. Communicating to somebody else. Wir sprechen damit jemand anders. And then the cell phone rings and they're talking to, you know, Charlene. Und dann klingelt das Handy und sie sprechen mit der Charlene. All while they're doing their homework. Alles während sie ihre Hausaufgaben machen. Not only that. Und nicht nur das. This is proven about 10 years ago. Und das lässt sich beweisen vor etwa 10 Jahren. Hollywood had a program. They had a goal at that time. Da hatte Hollywood ein spezielles Ziel, was sie verfolgten. They were going to bring in sexuality 90% more than they ever did before. Sie wollten dann 90% mehr Sexualität in die Programme hineinbringen, als es zuvor taten. And so in reality, our teenagers and our children. Also in der Wirklichkeit ist es so, dass unsere Jugendlichen und unsere Kinder are getting bombarded like never before. Bombardiert werden wie nie zuvor. Not just from Hollywood, not just from the internet. Nicht nur von Hollywood, nicht nur vom Internet. But they're also getting bombarded at school. Auch bombardiert in der Schule. What you saw up here, that was a real live situation. Was ich hier gesehen habe, das war eine wirkliche Lebenssituation. As the youth pastor of this church, I have this prayer ministry with many of our teenagers. Als Jugendpastor dieser Gemeinde habe ich einen Gebetsdienst mit vielen dieser Teenager. Because the pressure is so great on them. Denn der Druck ist so hoch und er lastet auf ihnen. And some of our teenagers only come once in a while. Und einige der Jugendliche, die kommen nur ab und an mal. Because they're so afraid of taking the time off. From studying, denn sie haben so viel Angst, dass sie da sich Zeit nehmen würden zum Studium. To come and enjoy time with the youth group. Und statt einfach jetzt zu kommen und Zeit zu verbringen mit der Jugend. And you see what is happening. Und wisst ihr, was da geschieht? Is that our teenagers, our children, dass unsere Jugendliche, unsere Kinder, are being forced to grow up very, very quickly. Sie werden gezwungen, sehr, sehr schnell aufzuwachsen. And the problem is. Und das Problem ist. Is what I call the experience intellect quotient. Und was ich da denke, ist, dass der Erfahrungsintelligenzquotient. Now you think about it. Denk mal drüber nach. A 15-year-old, a 16-year-old. Ein 15-Jähriger, ein 16-Jähriger. Intellectually is almost completely formed. Intellektuell ist er schon fast voll ausgeformt. They're as intellectual as they'll ever be in their life. Die sind so intellektuell so begabt, wie sie es in ihrem ganzen Leben vielleicht sein werden. Physically they're either close to or already as physical as they will be, as big or filled out. Also körperlich sind sie schon fast so weit, wie sie einmal sein werden. And so there's a lot on them. Und da ist viel an ihnen dran. They're expected to be adults. Es wird von ihnen erwartet, dass sie erwachsen sind. In this world, but there's other things that are going on inside. Aber da gibt's noch andere Dinge, die da am innen drin stattfinden. And that's why I call it the experience intellectual quotient. Und deshalb nenne ich ihn den Erfahrungsintelligenzquotienten. Because mentally they can think just as fast as you and I, or faster. Denn gedanklich, geistig können sie so schnell denken wie wir und vielleicht auch schneller. But there's something going on. It's called testosterone in the guys. Aber da passiert etwas anderes, das heißt Testosteron bei den Jungen. Hormones and all these new feelings that are just raging in their body. Hormone und all diese neuen Gefühle, die da in ihrem Körper so rasen. Just come any Saturday night. You want to see it in action? You can see it. Kommt einfach mal am Samstagabend. Da könnt ihr das also einfach sehen, wie es passiert. You will see kids jumping over chairs, over this pulpit. But onto the ground. Da könnt ihr Jugendliche sehen, wie sie über die Stühle wandeln und über die Kanzel springen und alles. They go on this terrace. Sie gehen da auf die Terrasse. And they have perfected Merkball. Und sie haben das perfektioniert. Everybody know what Merkball is? It's Merkball? A game. Merkball, yes. Merkball? We didn't have this in America, but they know how to play it here. Also in Amerika gab es das nicht, aber sie wissen, wie man es spielt. And they throw this ball. Now, of course, thank God, it's a soft rubber ball. Also sie werfen diesen Ball und zum Glück ist es ein weicher Gummiball. And they take this thing and they throw this so hard at each other. Sie nehmen diesen Ball und sie werfen das so hart aufeinander ein mit einem breiten Lächeln auf ihrem Gesicht. They throw it across the terrace, hit somebody so hard. Über die Terrasse und sie treffen jemanden so hart. It bounces back to the windows. Das zurückschlägt auf die Fenster. Now again, thank God, it doesn't hurt at all. Aber Gott sei Dank, es tut ja gar nicht I know, weh. I've been hit many times. Ich bin ja schon oftmals getroffen worden, es tut nicht weh. But there's all this going on inside of them. Dann das all diese Dinge, die da in ihnen stattfinden. And you see, the world system is trying to steal them away. Und das Weltsystem versucht, sie da wegzustehlen. And I want to mention these other things too that are going on a weekend, and I love this. Und ich möchte auch die anderen Dinge erwähnen, die da stattfinden am Wochenende. I got to bring this in because it's so exciting. Ich muss das einfach da auch mit hineinbringen. Das ist so spannend. About 6 months ago, 8 months ago, Brett Howard had challenged me. Vor 6 bis 8 Monaten hat mich der Brett Howard herausgefordert. To think in terms of youth department. Einfach zu nachzudenken im Sinne eines Jugenddepartments. And really, I was already thinking that, but I thought that's great. Awesome. Ich habe daran schon gedacht und mir gedacht, ja, das ist super. Danke für den Gedanken. And so on any given Saturday. Also an jeden Samstagabend. All right, we have a preteen group now. Haben wir jetzt eine Gruppe für die That's reaching out to the 8 to 12 year olds. Das geht um die 8 bis 12 Jahre alten. Bobby Soprano's running that and Issy, they're doing a great job. Der Bobby Soprano macht das und die Issy und die machen das super. Then as the teenagers get older, we also have another group that meets between the 18 years old and 25 years old for the college students. Und wenn die Jugendlichen älter werden, haben wir auch eine Gruppe zwischen 18 und 25 für die die vielleicht auf die Universität gehen. And then also we have a Sunday school program. Und dann haben wir auch ein Sonntagsschulprogramm. So on any given weekend we're ministering to about 130 or 140 children, kids every week. Also jedes Wochenende da dienen wir vielleicht 120, 140, 150 Jugendlichen und Kindern. This is just the beginning. Und das ist nur der Anfang. So exciting. Und das ist so spannend. To be able to provide something for your children. Das ist so spannend und aufregend, and, da etwas für ihre Kinder zu haben. And for unsaved that come. Und auch für Ungerettete, die da kommen. To reach out to them with the love of God. Um sie zu erreichen mit der Liebe Gottes. Because one thing we know is a strong youth department builds a strong church. Denn eins wissen wir, eine starke Jugendabteilung baut auch eine starke Gemeinde. And so what we're trying to do is bring Christ into their lives and make it very real and very practical. Und was wir tun wollen, ist, dass wir Christus in ihr Leben hineinbringen wollen und das ganz real machen und ganz praktisch. Now we as parents, wir als Eltern, we have a great challenge. Wir haben eine große Herausforderung you zu bestehen. See, because there's two ways of teaching. Denn es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir lehren können. One we saw in the skit, das eine haben wir hier in dem Sketch gesehen. And that is to teach by initiation or to tell them, to instruct them. Dass wir lehren, indem wir die Initiative ergreifen, dass wir sie unterweisen. And they're finding out now that that's not as effective as the second way. Und man findet heraus, dass das nicht so effektiv ist wie die zweite Möglichkeit. And that is to teach by living. Zu lehren indem man es vorlebt. Living our lives out before our children. Dass wir unseren Kindern unser Leben vorleben. And God gives us this amazing responsibility. Und Gott gibt uns diese erstaunliche Verantwortung. To live a life before them. Ein Leben ihnen vorzuleben. The life of Christ. Das Leben Christi. And so really it is a challenge. Es ist wirklich eine Herausforderung. And you know, there comes a time, und da kommt die Zeit, when the parent has to become a coach. Wo die Eltern wie ein Trainer sein müssen, ein Coach. Now, what's the difference? Und was ist der Unterschied? Now, a parent, ein Elternteil, when you're talking to a 5-year-old, wenn du damit einem 5-Jährigen you sprichst, have to instruct them, dann musst du ihnen Unterweisung geben. And many times it's just no. Und manchmal vielleicht einfach nur no. Nein. No. Nein. No. Nein. I'm the daddy and I know. No. Schau, ich bin der Papa und nein. But try to do that to a 15-year-old. Aber mach das mit einem 15-Jährigen. No. No. Nein. Nein, nein, nein, nein. What do you mean, why? Was, warum? I said so. I'm the father. Ich bin der Vater. Ich habe doch gesagt. Does it work? Es funktioniert nicht. You see, and we're going to get into some of the things that the teenagers had just cried out to me about. Und wir kommen jetzt zu einigen Punkten, wo die Jugendlichen wirklich da ausgeschrien haben und gerufen haben zu mir. But you see, the greatest thing we can do as parents, aber das Größte, was wir tun können als Eltern, when they get to that time where we now become a coach in their lives. Dass wenn es dann sich darum dreht, dass wir wirklich zu einem Coach in ihrem Leben werden. What's the difference? Was ist der Unterschied? You see, usually soccer coaches, baseball coaches, basketball coaches. Gewöhnlicherweise ist es so, wenn man da einen Fußballtrainer nimmt, einen Basketballtrainer. They are instructing their team members. Sie weisen da ihre Teammitglieder an, to do things the way they would do it if they were on the field themselves. Sie sagen, das muss so gemacht werden, wie sie es tun würden, wenn sie auf dem Spielfeld and wären. And they're showing them through experience. Und sie zeigen ihnen das durch ihre eigene Erfahrung. It's like I read all the time about the soccer coach for this for Vienna. Und ich lese immer über diesen Fußballtrainer für Vienna. You all know him, right? What is his name? Come on, he's that one. He was a soccer star 25 years ago. Vor 25 Jahren war. That's it, Hans Krankel. Der Hans Krankel. Yeah, he's an old friend of mine. Ein guter Freund von mir. But here was a man who did it on the field. Er war jemand, der das auch auf dem Feld getan now hat. He's older than I am. Jetzt ist er älter als. He can't do it on the field anymore. Jetzt geht es nicht mehr auf dem Spielfeld. Without pulling a hamstring or breaking his knee or anything like that. Weil wenn er da auflaufen würde, würde er sich vielleicht was brechen. But he coaches them how it should be done. Aber er lehrt sie, wie das gemacht werden müsste. And that's the challenge for us. Und das ist die Herausforderung you know, für uns. You know, you don't have to be a parent to do that. Aber ihr müsst dazu nicht Eltern sein, um das zu tun. I look in the room and there, and you know a lot of our teenagers in our youth group. Und ich kann hier in den Raum schauen und es gibt viele Leute, die einfach die Jugendlichen kennen. And we would love it. Und wir würden das lieben. Their parents would love it. Und die Eltern würden es lieben. If you just invested in their lives. Wenn du einfach in ihre Leben hinein investierst. Don't be afraid of it. Hab keine Angst it's okay, darüber. They will not bite you, they will not hurt you. Es ist okay, sie werden nicht zurückbeißen, sie werden euch nicht they verletzen. They will be blessed. Sie werden gesegnet sein. Okay, but see what we try to do with H2O in the youth ministry. Was wir tun wollen mit H2O dem Jugenddienst. Is we try to slow them down a little bit in this crazy fast-paced world. Wir wollen sie ein bisschen da einbremsen in dieser verrückten, so schnelllebigen Welt. That's what Isaiah 30 is all about in verse 7. Darum geht es in Jesaja 30 Vers 7. Their strength was in being still and being quiet before God. Ihre Stärke ist darin, dass sie ruhig werden und still vor Gott. So that like what you saw when Aga was on her knees praying next to her bed. So dass das, was ihr da gesehen habt, als sie Aga daneben ihrem Bett kniete und betete. That's not weird. Ja, das nicht mehr seltsam ist. Now just imagine. Stellt euch mal for vor. For our teenagers, if everybody in their school knew that they got on their someone in their class got on their knees and prayed. Stell dir mal vor, in der Schule, jeder würde wissen, dass sie dann abends auf die Knie gehen und beten. We live in a world that that's really weird. Wir leben in einer Welt, wo das wow, echt seltsam ist. What a shame that is, isn't it? Ist das nicht beschämend? To believe in God, what a shame that was, ist das nicht beschämend, sagen die, an Gott zu glauben? You see, but what we try to do is we try to provide an environment. Aber was wir versuchen ein Umfeld zu schaffen, so that God not only fits in their life, eine Umgebung, wo Gott nicht nur hineinpasst in ihre Leben, but now it's very practical and very real. Aber jetzt wird es ganz praktisch und es wird ganz real. Now, we're going to spend a few minutes here going over some of these things the teenagers told me last night. Wir werden ein paar Minuten damit verbringen, dass wir ein paar Punkte ansprechen, die mir die Jugendlichen gestern Abend gesagt haben. Now, what I did is I asked them. Und was ich tat, ich fragte sie. Maybe one person. I will not mention names. Ich werde keine Namen erwähnen. So I promise you. So, because if I do, that one teenager will never come back again. So weil I wenn ich dann diesen Jugendlichen bloßstelle, der wird vielleicht nie wiederkommen. But and then I asked, is this true to everybody else? Und ich fragte dann die anderen, nachdem er sich da gemeldet hatte, ist das wahr, was der gesagt hat? And I got a lot of. Und dann, ja. So here's the first one. Hier kommt der erste. Spend time with us. Don't be so busy. Verbringt doch Zeit mit uns. Seid nicht so geschäftig. Can you believe that? Könnt ihr das glauben? They want to spend time with you. Die wollen mit euch Zeit verbringen. But mit den there's Eltern. A key to this now. Aber there's a key to this. Da gibt es einen Schlüssel dazu. Because I want to read the next one. Denn ich möchte den nächsten auch lesen. And this is what somebody else said to me. Da sagte mir jemand anders. When you try to force me to open up to you, wenn du mich dazu zwingst, dass ich mich da öffne dir gegenüber, it only pushes me away. Das drängt mich doch nur weg. Please use creativity and sensitivity. Bitte sei kreativ und sei einfühlsam. You know what it's like, you know, you want to know something about your teenager. You want to get in their life. Du möchtest etwas wissen, du möchtest irgendwie an ihrem Leben Anteil haben. So at the end of the day, am Ende des Tages, hi, how are you? Hey, yeah. Wie geht's dir? Hi, Mom. I'm okay. Hi, Mom. Mir geht's gut. Sit down. I want to know all about your day. Setz dich mal hin. Ich möchte alles wissen über deinen Tag. Come on, you must open up to me. Hey, mach jetzt auf. Los. I want to be part of your life. Tell me. Sag mir doch, ich möchte doch Teil deines Lebens sein. And the team is like, whoa. You know, it's like being under the spotlight. Direkt unter dem Scheinwerfer. It doesn't work that way. So funktioniert das but nicht. But they want to open up to you. Aber sie möchten sich ja euch öffnen. My wife and I, we found this very, very creative way of doing this. Meine Frau und ich, wir haben diesen kreativen Weg gefunden. Because you know, a 14-year-old or a 15-year-old, 16-year-old. Weil ein 15-Jähriger oder 16-Jähriger. They are being treated like an adult in school. They're expected to be an adult. Sie werden wie Erwachsene behandelt in der Schule und sie. Werden auch so, haben so Erwartungen an sich. They have a lot of responsibilities as an adult. Sie haben hohe Verantwortung als junger Erwachsener. But many times they come home and then they're treated like a child. Und dann kommen sie nach Hause und sie werden wie ein kleines Kind behandelt. Now when it's a 5-year-old, a 7-year-old, it's great, you know. Wenn es vielleicht 5 Jahre ist oder 6 Jahre ist, na schön. Gut. You want to go swimming in Oberla? Möchtest du in Oberla schwimmen? Yes, try to say that to a 16-year-old. Sag das mal 16-Jährigen. You want to go swimming in Oberla? In Oberla schwimmen? What are you, crazy? Bist verrückt? Don't embarrass me, please. Beschäme mich nicht, bitte nicht. If my friends see me with you, wenn mich meine Freunde sehen mit dir. But aber they will go out to coffee with you. Aber sie werden gerne zum Kaffee gehen mit dir. Because that's what adults do, don't they? Denn das sind die Dinge, die Erwachsenen tun. Take him out to dinner. Nehm ihn zum Abendessen. If you want to get together with another couple in a church, wenn ihr da vielleicht zusammen was machen wollt mit einem anderen Ehepaar in der Gemeinde, hey, let's go to this little restaurant. Dann gehen wir damit we'll ins Restaurant together. Und verbringen wir dann Zeit zusammen. That's what a teenager wants to do. Das möchte ein Jugendlicher machen. And you know it's really something. Und wisst ihr, was wirklich super ist? Purpose to have fun with them, it really works. You know, purpose to have fun with them. Beabsichtigt einfach Spaß mit ihnen zu haben, lacht mit ihnen. And then just let them talk. Und dann lass sie einfach reden. Listen for their heart. Hört ihrem Herzen zu. Find out what their passion is. Findet heraus, was ihre Leidenschaft ist. Okay, now here's another one. Noch ein weiterer Punkt. Oh, this is funny. Das wird lustig. Please take us seriously. Bitte, nehmt uns ernst. Now I said, well, what do you mean by that? Was meint ihr damit? Well, when I'm sitting at the dinner table. Wenn ich da am Abendessen Tisch and I've already sitze, eaten a full plate of food. Und ich habe da bereits meinen Teller voll. I said, would you like more? Möchtest du noch mehr haben? No, I don't want any more. Nein, nicht mehr. Yes, you do. Oh, ja, sicher. I don't want any more. Ich möchte nicht mehr. Take me, when I say no, I mean no. Wenn ich nein sage, dann meine ich nein. And then there was some, it was really funny. This is a good one. Und der wird richtig lustig. It goes along with this. Passt dazu. Please don't mother me. Bitte bemütter mich nicht. I know that my pants are wrinkled. I planned it that way. Ich weiß, dass meine Hosen gold sind. You see, my friends will mock me if my pants are too unwrinkled. Okay? Meine Freunde werden mich verspotten, wenn meine Hosen da nicht knittrig sind. And you know what? This shirt and these pants, I purpose to make them look a little weird because I am a little weird, so it's okay. Also ich habe das beabsichtigt, dass meine Hosen und mein T-Shirt ein bisschen seltsam ausschaut, weil ich bin ja auch ein bisschen seltsam. Please don't mother me when I come home or you know. Bitte bemutter mich da nicht, wenn ich nach Hause komme. Everybody else is treating me somewhat like an adult. Can you? Jeder andere, der behandelt mich doch wie ein Erwachsener. Kannst du das auch tun vielleicht? And here's another one. Da kommt noch einer. Youth group. Jugendgruppe. Is a very good place for me to go on Saturday nights. Das ist ein super Ort, da möchte ich gerne hingehen Samstagabend. I could be in a lot crazier places with crazier people on Saturday nights. Ich könnte an viel verrückteren Orten sein mit noch viel verrückteren Leuten Samstagabend. So when I get in trouble. Also wenn ich dann doch mal Probleme habe. Please don't punish me by not letting me come to youth group. Bitte bestraf mich nicht damit, dass ich nicht zur Jugendgruppe gehen darf. I had one parent, she said, I was that one. Ich hatte heute früh einen Elternteil, der sagte, ich war es, Entschuldigung. And then, these are the last two. Letzten beiden. Please give me a little room to grow. Bitte, gib mir ein bisschen Raum zu wachsen. I'm growing up. Ich wachs doch auf. I want to flap my wings. I want to try some things. Ich möchte ein bisschen meine Flügel ausspannen, auch mal Dinge probieren. Now I understand within reason. Also natürlich mit Vernunft. Completely understand. Ich verstehe das, ja, mit der Vernunft. Come on, Dad, give me your car. Hey, Papa, Auto her. You're only 14. Du bist doch 14. I want to try it. No. Ich möchte es versuchen. Someone else said, I want more money from my parents on allowance day. Ich möchte mehr Geld von meinen Eltern haben. But you see, you're a teenager. Aber seht mal, just as eure we have experienced, what are some of the greatest learning lessons for you and I? Was sind die größten Lektionen, die wir da machen können, du und ich? It was the experience lessons. Es sind die Lektionen, die wir durch Erfahrung lernen. Because then you really learn, don't you? Denn aus dem Leben können wir wirklich lernen. It's like you're, as parents, we tell them, no, if you do that, you will get hurt. Als Eltern sagen wir, wenn du das machst, du wirst dich dabei verletzen. You know, if you try to ride your bicycle off the roof, you will get hurt. Wenn du versuchst, dein Rad runter vom Dach zu fahren. Fine, I'll do it. I see it on TV in the movie. I saw it. You know? Ich habe es im Fernsehen gesehen. Direkt das Dach runter. And then they do it. Und dann probieren sie es aus. Like, ooh, oh, Mom was right. Mama hat recht gehabt. And then you hear this amazing statement. Und dann hörst du diese erstaunliche Aussage. I'll never do that again. Das werde ich nie wieder machen. Hallelujah, they learned. Hallelujah, they sie learned. Haben gelernt. Sie haben Because gelernt. Experience many times becomes a great teacher. Denn die Erfahrung wird oftmals zu einem sehr guten Lehrer. And there's a balance to that, of course. Und da gibt es natürlich so eine Balance dazu. Having a little fun with it. Habt ein bisschen Spaß damit. And then the last one is this. Letzter Punkt ist der. Mom, Dad. Mama, Papa. Please trust God for us. Bitte vertraut Gott für uns. We know we're a little crazy right now. Wir wissen, wir sind ein bisschen verrückt momentan. We know that, you know, my purple hair, I know you don't like that. Mein rosa Haar, ich weiß, dass du das nicht so magst. But can you trust that God is a really big God? Aber kannst du vertrauen, dass Gott wirklich ein großer Gott ist? Can you trust him for me? Kannst du ihm mir anvertrauen? And you know, it's really something because I know myself. Ich kenne mich ja selbst. We have 6 children now. Und jetzt haben wir 6 Kinder. And I remember my second oldest. Und ich erinnere mich an meine zweitälteste. When she was 15 years old, I think. Als sie so 15 war. And she saw me paying the bills. Und sie hat gesehen, wie ich da Rechnungen bezahlte. You know, just sweating out the bills, we call it. Und ich habe da schwitzen müssen mit den Rechnungen. She comes over and says, Dad. Und sie kommt da und sagt, Papa. You know, when I get older. Wenn ich älter werde, Papa. I am not gonna have. I am gonna make it. I'm gonna have a job that pays me so much money. I'm never gonna have to worry about money. Ich werde eine Arbeit haben, dann werde ich so viel verdienen, werde mir nie Sorgen machen. She was serious. Sie war da ganz ernst. How are you gonna do that? Wie wird das gehen? I'm just going to get a good job. Naja, I'm going to do it. What is the problem? Kein Problem. Yeah, tell me how you're going to do that. Sag mir, wie du das machen möchtest. What? I'm going to do it. What are you asking that for? I'm going to just do it. Einfach machen. You see, a teenager, ein Jugendlicher, going back to the experience intellectual quotient, wo es da geht um diesen Erfahrungsintelligenzquotienten, mentally they're there. Die sind noch nicht dort in ihrer Erfahrung. But their experiences are way, very, very small. Oh, okay. Geistlich sind sie schon dort, aber in ihrer Lebenserfahrung sind sie noch and ganz so klein. It takes time to go through these things. Also braucht es Zeit, dass sie durch diese Dinge da durchgehen. Come on now, everyone here, if you're older than 25. Also hey, wenn ihr älter als 25 seid. Think back when you were 14 and 15 years old. Denk mal zurück, wo ihr vielleicht 14 oder 15 Jahre alt wart. And remember those times when you thought, wow, my dad doesn't know a thing. Erinnert euch an diese Situation, wo ihr gedacht habt, der Vater, der weiß ja gar nichts. My mother is clueless. Meine Mutter hat jetzt schon gar keine Ahnung. That was part of that. Das war ein Teil davon. At 14, 15 years old, you thought, wow, it's so easy. Why do they make it look so hard? Mit 14 und 15, das ist doch so einfach. Warum machen sie das nur so schwer? They haven't gone through enough. Nein, sie sind noch nicht durch genügend Dinge durchgegangen. They haven't realized the experiences have just not taught them things yet. Sie haben noch nicht erkannt, dass ihre Lebenserfahrung ihnen noch nicht die notwendigen Lektionen erteilt hat. And so you see, und so kann man sehen, for the teenagers. Für die Jugendlichen. And you know, I love working in a youth ministry. Und ich liebe das, im Jugenddienst zu arbeiten. My team, Robert and Eric, we just love working. Und das Team, Robert und Eric. It has taught me a lot. Es hat mich sehr viel Your gelehrt. Teenagers have taught me a lot. Eure Teenager haben mir sehr viel gelehrt. And we have been so blessed. Gelehrt. And you know, this is so just the beginning. Und das ist nur der Anfang. Pastor Rob said, oh gosh, couple months ago. Pastor Rob hat einmal gesagt, vor ein paar Monaten, he can't wait to see this place turn into a youth center. Er kann gar nicht erwarten, dass dieser Ort sich hier in ein Jugendzentrum verwandelt. So on a Saturday night, Samstagabend, this place will be filled like this with 14 to 18 year olds. Wird dieser Platz hier gefüllt sein, awesome. So wie jetzt, mit vielleicht 14 bis 18-Jährigen. That's where we're going. Und da ziehen wir drauf hin. And that's what God is doing in our youth. Und das ist das, was Gott mit unseren Jugendlichen macht. And so please, we covet your prayers. Bitte, wir begehren euer Gebet und bedeckt die Jugendlichen. And your investment in their lives. Und wir sehen uns danach, dass ihr investiert in die Leben der Leute, thank you very der Jugendlichen. Much. Dankeschön. Let's Lass uns beten. Father, Vater, we thank you so much. Wir danken dir so sehr. You have loaned our children to us. Du hast uns diese Kinder geliehen. And what a blessing they are. Und was für ein Segen sind sie. And Father, we thank you as we watch them grow. Und Vater, wir danken dir so sehr, wenn wir beobachten können, wie sie wachsen. That we all can have a part of their lives. Dass wir alle einen Anteil haben können an ihren Leben. Cheering them on. Sie einfach anfeuern können. Coaching them, encouraging them. Für sie Trainer sein können. Praying for them. Für sie beten können. Being a part of their lives. Ein Teil sein können von ihrem Leben. And boy, what a difference it makes. Und was für einen Unterschied das machen kann. So Father, Vater, we just pray. Wir beten. As we try to just create this amazing environment for them. Wenn wir jetzt versuchen, diese besondere Umgebung für sie zu schaffen. That you would just really bless it. Dass du es einfach bless segnest. Them, segne sie, Vater. And Father, right now. Und jetzt wir bitten, if Vater. If there is one here. Wenn jemand hier ist, that does not know you as Lord and Savior, der dich nicht kennt als Herrn und Erretter, they don't know you personally. Sie kennen dich nicht persönlich. You can do that right now. You can get to know Jesus personally. Dann kannst du oder sie, du kannst es jetzt machen. By saying a prayer. Du kannst Gott persönlich kennenlernen durch ein Gebet. Dear Lord Jesus, come in. Lieber Herr Jesus, I know, komm hinein. I have frustrations and I have problems. Ich weiß, ich habe immer wieder Frustrationen. Noch ich habe Probleme. And I want to give them to you. Und ich möchte dir abgeben. I want you, Lord, to come into my life. Möchte, dass du in mein Leben hineinkommst, Herr. And give me that peace and give me that rest. Gib mir diesen Frieden, gib mir diese Ruhe. In Jesus' name. Und darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you very much. Vielen Dank. Guten Abend. Ich wollte euch heute etwas über meine persönliche Beziehung zu Gott erzählen. Also es gab eine Zeit, wo ich mich auch für Gott geniert habe und für meinen Glauben. I was ashamed about my face. Ich habe nicht einmal getraut, Freunde mit nach Hause zu nehmen, weil ich Angst gehabt habe, dass irgendjemand betet. And I was so afraid even to take like friends to my home because I was afraid that somebody would pray at home. Ja, dann bin ich in die Jugendgruppe gekommen. Then I came into the youth ministry. Und ich habe diesen Typen daneben mir kennengelernt. And I got to know this guy here. Und durch viele Situationen hat er mir gezeigt und bewiesen, dass man auf diesen Glauben echt stolz sein kann. And through many situations he showed me that we can really be proud of our faith. Und oft gibt es die Frage, gibt es Gott wirklich? Very often we ask this question, is God there? Is he real? Und es gibt, also seit vielen Jahren bete ich für eine Freundin. And since many, many years I pray for a friend. Vor kurzem ruft sie mich so plötzlich an. Hallo Alice, kennst du Pro Christ? And suddenly somebody called me and said like, Alice, do you know Pro Christ? Habe ich gesagt, natürlich, und sie wollte unbedingt mit mir dorthin gehen. And I said like, sure. But she said like, well, come with me to Pro Christ. Und ich war so glücklich darüber. I was so happy. Und ich sage es euch, auch wenn es schlimme Zeiten gibt, wo es einem überhaupt nicht wirklich gut geht. And even if you go to really like bad and difficult times. Gott ist da und holt jeden aus dem Loch heraus. God is there and he takes us out of this hole. Das war's. That's it. Ja, also ganz kurz jetzt nur very zum Anfang. Briefly. Ich bin heute Morgen zu jemandem hingegangen und habe gesagt, hey, der Gottesdienst war doch voll cool heute, oder? This morning I came to somebody and said like, wow, this service was really cool. Und die Person sagte, ja, weil wir doch die Coolen sind. And this person said like, yeah, for sure, we are the cool yeah. people. Also, ein bisschen was über mich und die Jugend. I would like to share a little bit about me and the youth group. Als ich zum ersten Mal hier reinkam, when I came the first time into these rooms, da waren wir vielleicht zu 10 oder so. We were maybe like 10 people. Und jetzt sind wir ca. 50 oder 60. And now we are about 50 or 60. Man hat so schnell Freundschaften aufgebaut. And it's so easy to get to know friends. Also die helfen sich alle gegenseitig. To build relationship and that you help one another. Und ich habe so viele Freunde gewonnen in so einer kurzen Zeit. And I've won like so many friends. Denke ich jetzt zum Beispiel an Johnny, der heute da ist. And I'm thinking about Johnny who's sitting there. Er ist übrigens jetzt mein prayer partner. And he's also my prayer partner. Ja, die Alice und noch die Manuela, nur die Manuela konnte leider nicht kommen. And auch also Alice and Manuela, but she's not here now. Aber es Gott tut einfach Wunder in unserer Jugend. God is like really providing miracles. Und ich liebe es, dorthin zu gehen. And I love to be here.